wenn sie nach meiner Ehre greifen. Sag mir, Mutter, wo liegt der Sinn, wenn im eigenen Land wir Fremde sind? Diese und viele andere Fragen werden uns treffen wie Anklagen. Und dann erst werden wir begreifen, was bewirkte unser Schweigen. Und prüfe täglich, was du gibst, ehe später dich deiner Kinderzorn trifft. Deiner Kinderzorn trifft. Fehler sind da, um sie zu begreifen. Darauf sollen neue Ziele reifen. Es liegt an uns, den Anfang zu machen. In diesem Käfig voller Narren. So schürt die Flamme das auf, trotzdem System, das euch eurer Zukunft beraubt. Eurer Zukunft beraubt. Sag mir, Vater, wie konntest du erlauben, dass sie uns raubten, unser Väter Glauben. Sag mir, Mutter, wie konnte es geschehen? Wieso hatten unsere Werte kein Stehen? Heiß wird drinnen die Tränenflut. Im Eingestehen unseres Versagens. Vergessen wollen wir, was einst war. Als Totengräber unserer Kinder stehen wir. Von den Augen aus der Tiefe der Ruhe.